Kapitel 2 von Die Familie Pfäffling. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Familie Pfäffling von Agnes Zappa. Kapitel 2. Herr Direktor. November, du düsterer, nebeliger, nasskalter Monat, wer kann dich leiden? Ich glaube, unter allen Zwölfen hast du die wenigsten Freunde. Du machst den Herbstfreuden ein Ende und bringst doch die Winterfreuden noch nicht. Aber zu etwas bist du doch gut, zur ernsten, regelmäßigen Arbeit. Was wurde allein in der Familie Pfäffling gearbeitet an dem großen Tisch unter der Hängelampe, die schon um 5 Uhr brannte? Von den 4 Brüdern schrieb der eine Griechisch, der andere Lateinisch, der dritte Französisch, der vierte Deutsch. Der eine stierte in die Luft und suchte nach geistreichen Gedanken für den Aufsatz, der andere blätterte im Wörterbuch, der dritte murmelte Reihen von Zeitwörtern, der vierte kritzelte Rechnungen auf seine Tafel. Dazwischen wurde auch einmal geplaudert und gefragt, gestoßen und aufbegehrt, auch gehustet und gepustet, wie's der November mit sich bringt. Die Mutter saß mit dem Flickkorb oben am Tisch, neben sich Elschen, die sich still beschäftigen sollte, was aber nicht immer ganz gelang. Marie und Anne, die Zwillingsschwestern, saßen selten dabei. Sie hatten ein Schlafzimmer für sich und in diesem ihrem kleinen Reich konnten sie ungestört ihre Aufgaben machen. Zwar war es ein kaltes Reich, denn der Ofen, der darin stand, wurde nie geheizt, aber die Schwestern wussten sich zu helfen. Sie lernten am liebsten aus einem Buch, dabei rückten sie ihre Stühle dicht zusammen, wickelten einen großen alten Schal um sich und wärmten sich aneinander. Nur mit der Beleuchtung hatte es eine Schwierigkeit. Eine eigene Lampe wurde nicht gestattet. Es wäre ihnen auch nicht in den Sinn gekommen, einen solchen Anspruch zu machen. Aber im Vorplatz auf dem Schränkchen stand eine Ganglampe. Sie musste immer brennen wegen der Stundenschüler, die den langen Gang hinuntergehen mussten bis zu dem Eckzimmer, in dem Herr Pfäffling seine Stunden gab. Hatte aber ein Schüler den Weg gefunden und hinter sich die Tür des Musikzimmers geschlossen, so konnten die Mädchen wohl auf eine Stunde die Ganglampe rauben. Dann war es freilich stockfinster im Vorplatz und manchmal stolperte eines der Geschwister, wenn es über den Gang ging, und begehrte ein wenig auf, aber das nahmen die Schwestern kühl auf. Schlimmer war es, wenn sie etwa überhörten, dass die Musikstunde vorbei war und die Schüler im Finstern tappen mussten. Dann erschraken sie sehr, stürzten eilig hinaus, um zum Schluss noch zu leuchten, entschuldigten sich und waren froh, wenn der Vater es nicht bemerkt hatte. Aber einmal ging die Sache nicht so gut ab. Fräulein Vernagelding hatte Stunde. Die Ganglampe war weg. Aus der Ferne hörten die Mädchen das Spiel. Jetzt wurde es still. Rasch gingen sie hinaus mit der Lampe. Aber die Stunde war noch nicht aus. Sie lauschten und hörten den Vater sprechen. »Das ist doch nicht E, wie heißt denn diese Note?« »Sie sind noch nicht fertig«, sagten sich die Schwestern und gingen wieder an ihre Arbeit. Aber Herr Pfäffling sagte nur noch etwas rasch zu seiner Schülerin. »Ich glaube, es ist genug für heute. Besinnen Sie sich daheim, wie diese Note heißt.« Und gleich darauf kam Fräulein Vernagelding heraus und stand in dem stockfinsteren Gang. Jede andere hätte ihren Rückweg im Dunkeln gesucht, aber das Fräulein gehörte nicht zu den Tapfersten. Sie kehrte um, klopfte wieder am Eckzimmer an und sagte mit ihrem gewohnten Lachen, »Ach bitte, Herr Pfäffling, mir graust so vor dem langen dunklen Gang, würden Sie nicht Licht machen?« Da entschuldigte sich der Musiklehrer und leuchtete seiner ängstlichen Schülerin. Aber gleichzeitig rief er gewaltig, »Marianne!« und die Schwestern mit der Lampe kamen erschrocken herbei. Sie wurden noch in Gegenwart von Fräulein Vernagelding gezankt, so dass dieser ganz das Lachen verging und sie so schnell wie möglich durch die Treppentür verschwand. Das Arbeiten im eigenen Zimmer musste also mit mancher Aufregung erkauft werden, aber sie mochten doch nicht davon lassen. So lernten denn die jungen Pfäfflinge an den langen Winterabenden, das eine mehr, das andere weniger. Im Ganzen hielten sie sich alle wacker in der Schule, machten ihre Aufgaben ohne Nachhilfe und brachten nicht eben schlechte Zeugnisse nach Hause. An einem solchen Novemberabend war es, dass Herr Pfäffling in das Zimmer trat und seiner Frau zurief, »Cäcilie, komm doch bitte einen Augenblick zu mir herüber, aber bitte gleich!« Und er hatte kaum hinter ihr die Tür zugemacht, als er ihr leise sagte, »Ein hochwichtiger Brief!« Sie folgte ihm über den Gang. Dieser war wieder stockfinster, aber sie beachteten es nicht. Im Musikzimmer, wo die Klavierlampe brannte, lag auf den Tasten ein Brief. Lebhaft reichte er ihn seiner Frau. »Lies nur!« Und als er sah, dass sie mit der fremden Handschrift für seine Ungeduld nicht schnell genug vorwärts kam, sprach er, »Die erste Seite ist nebensächlich. Die Hauptsache ist eben, Kraushold aus Marstadt schreibt, es solle dort eine Musikschule gegründet werden und er wolle mich, wenn ich Lust hätte, als Direktor vorschlagen. Ob ich Lust hätte, in einer größeren, aufblühenden Stadt eine Musikschule zu gründen, alles nach meinen Gedanken einzurichten, ein mit festem Gehalt angestellter Direktor zu werden, anstatt mich mit Vernagelding und Ähnlichem zu plagen. Cäcilie, hast du Lust, Frau Direktor zu werden?« Da wiederholte sie mit fröhlichem Lachen seine eigenen Worte. »Ob ich Lust hätte? Wie kann man nur so fragen?« Und nun setzten sie sich zusammen auf das kleine, altmodische Kanapee und besprachen die Zukunftsaussicht, die sich so ganz unvermutet eröffnete. Und sprachen so lang, bis Elschen herübergesprungen kam und rief, »Walburg hat das Abendessen hereingebracht und nun werden die Kartoffeln kalt!« »Eine ganz pflichtvergessene Hausfrau«, sagte Herr Pfäffling neckend, folgte Mutter und Töchterchen und war den ganzen Abend voll Fröhlichkeit, ging singend oder pfeifend im Familienzimmer hin und her und die glückliche Stimmung teilte sich allen mit. Obwohl nach stiller Übereinkunft die Eltern zunächst vor den Kindern noch nichts von dem unsicheren Zukunftsplan erwähnten. Herr Kraushold aus Marstadt, der durch seinen Brief so freudige Aufregung hervorgebracht hatte, war Herrn Pfäffling aus früheren Jahren gut bekannt, doch hatte er die Familie Pfäffling noch nie besucht. Bei diesem Anlass nun kündigte er sich zur Vorbesprechung der Angelegenheit auf den nächsten Mittwoch an. Zeitig am Nachmittag wollte er eintreffen und mit dem 5-Uhr-Zug wieder abreisen. Herr Pfäffling war in einiger Aufregung wegen des Gastes. »Er ist ein etwas verwöhnter Herr«, sagte er zu seiner Frau, »ein Junggeselle, der nicht viel Sinn für Kinder hat, am wenigsten für 7 auf einmal. Sie sollten ganz in den Hintergrund treten.« »Du wirst ihn wohl im Musikzimmer empfangen, dann stören die Kinder nicht«, sagte Frau Pfäffling. »Aber zum Tee möchte ich ihn wohl herüber ins Esszimmer bringen. Die Kinder können ja gerade irgendwo anders sein. Dann richtest du für uns drei einen gemütlichen Teetisch.« Am Mittwoch wurde bei Tisch den Kindern mitgeteilt, dass sie an diesem Nachmittag möglichst unhörbar und unsichtbar sein sollten, wegen des erwarteten Gastes. Um der Sache mehr Nachdruck zu geben, sagte der Vater zu den Kleinen, »Lasst euch nur nicht blicken. Wer weiß, wie es euch sonst geht, wenn der Kinderfeind kommt.« Zunächst mussten alle zusammenhelfen, die schönste Ordnung herzustellen, bis der Vater mit dem Fremden vom Bahnhof hereinkäme. Das Wetter war leidlich, sie wollten sich unten im Hof aufhalten. Am Fenster stand immer einer der Brüder als Posten und als nun der Vater in der Frühlingsstraße in Begleitung eines kurzen, dicken Herrn auftauchte, rannte die ganze junge Gesellschaft die Treppe hinunter und verschwand hinter dem Haus. Dort war der Boden tief durchweicht und mit dem zäh an den Schuhsohlen haftenden Lehm ließ sich nicht gut auf den Balken klettern. Elschen fiel gleich beim ersten Versuch herunter und weinte kläglich, denn sie sah übel aus. Die Schwestern bemühten sich, mit Wischen und Reiben ihr Kleid wieder zu säubern. Da tat sich ein Fenster auf im untern Stock und die Hausfrau rief, »Kinder, ihr macht das ja immer noch schlimmer, das kann man ja nicht mit ansehen. Kommt nur herein, ich will euch helfen. Es ist doch auch heute so kalt, geht lieber hinauf.« »Es ist ja der Kinderfeind droben«, rief Elschen kläglich. »O weh«, sagte die Hausfrau mit freundlicher Teilnahme, »was tut auch ein Kinderfeind bei euch? Dann kommt nur herein zu mir, aber streift die Füße gut ab.« Die Mädchen ließen's sich nicht zweimal sagen. Aber Frieda wusste nicht recht, ob auch er mit der Einladung gemeint sei. Er sah sich nach den Brüdern um, die waren hinter den Balken verschwunden. So wollte er doch lieber mit hinein zu der Hausfrau. Inzwischen waren aber auch die Schwestern weg, und bis er ihnen nach ins Haus ging, hatten sie eben die Tür hinter sich geschlossen. Anklingeln wollte er nicht eigens für seine kleine Person. So hielt er sich wieder an seine treueste Freundin, die Ziehharmonika, und bestieg mit ihr den Thron hoch oben auf den Brettern. Im neuen Schuljahr wurden neue Choräle eingeübt, die wollte er auf seiner Harmonika herausbringen. Darein vertiefte er sich nun und hatte kein Verlangen mehr nach den Brüdern, obwohl er sie von seinem hohen Sitz aus gleich entdeckt hatte. Die drei standen an dem Zaun, der den Balkenplatz von dem Kasernenhof und Exerzierplatz trennte. Im Oktober waren neue Rekruten eingerückt, die nun täglich ihre Turnübungen ganz nahe dem Zaun machten. Unter diesen Soldaten war ein guter Bekannter, ein früherer Lehrling des Schreiners Hartwig. Diesen nun in Uniform zu sehen, ihm beim Turnen und Exerzieren zuzuschauen, war etwas ganz Neues. Er kam auch manchmal an den Zaun und plauderte freundschaftlich mit Karl. Aufmerksam sahen die jungen Pfäfflinge nach dem Turnplatz hinüber. Unter den Rekruten, die jetzt eben am Turnen waren und den Sprung über ein gespanntes Seil üben sollten, waren drei, die sich etwas ungeschickt anstellten. Der eine zeigte Eifer, er nahm immer wieder einen Anlauf, um über die Schnur zu kommen, und wenn es ihm fünfmal misslungen war, so kam er doch das sechste Mal hinüber, und der Schweiß redlichster Anstrengung stand ihm auf der Stirn. Die beiden anderen machten träge Bewegungen. Als die Abteilung zur Kaserne zurückkommandiert wurde, mussten sie nachexerzieren. Das war ein menschenunwürdiger Anblick. Dazu fing es an zu regnen, große wässrige Schneeflocken mischten sich darunter und die kleinen Zuschauer entfernten sich im lebhaften Meinungsstreit. So wollten sie weder kommandieren noch kommandiert werden. Sie wollten alle diese Übungen schon vorher machen. Gleich morgen sollte da zwischen den Balken ein Sprungseil gespannt werden. Sie kamen an Frieda vorbei. Der hatte auch gemerkt, dass Schnee und Regen herunterfielen und kletterte von seinem Brettersitz. Nun besprachen sich die Brüder über ihn. Er würde vielleicht auch einmal so ein Ungeschickter. Es durfte nicht sein, dass er immer nur Harmonika spielte und sie wollten ihn auch springen lehren. Er musste mittun, gleich morgen. Er sagte auch ja dazu, aber es war ihm ein wenig bedenklich und mit Recht. Drei übereifrige Unteroffiziere gegen einen Rekruten. Als sie an das Haus kamen, fiel ihnen erst wieder der Gast ein, der droben die Gegend unsicher machte. War er vielleicht schon fort? Die Schwestern, die noch bei der Hausfrau waren, wurden gerufen und man beschloss, dass sie erkunden sollten, wie es oben stünde. Marie wagte sich hinauf, erschien bald wieder an der Treppe und winkte den anderen, leise nachzukommen. Elschen folgte nur zaghaft den Geschwistern. Sie stellte sich den Kinderfeind als eine Art Menschenfresser vor. »Er ist im Wohnzimmer«, flüsterte Marie. »Wir gehen in das Musikzimmer, da hört man uns nicht.« Auf den Zehen schlich die ganze Kindergesellschaft in das Eckzimmer. Dort fühlten sie sich in Sicherheit. Nur war von allem, was sie gern gehabt hätten, von Büchern und Heften oder Spielen, hier nichts zu haben. So standen sie alle sieben herum, warteten und fingen an, in dem kühlen Zimmer zu frieren, denn sie waren nass und durchkältet. »Wir wollen miteinander ringen, dass es uns warm wird«, schlug Wilhelm vor. Und Otto ging darauf ein. Karl war auch dabei. »Ich nehme es mit der ganzen Marianne auf«, rief er. »Komm du, Marie, gegen meine rechte Hand, du, Anne, gegen meine linke. Frieda, Elschen, stellt die Stühle aus dem Weg.« Sie taten es, und dann machten sie es den großen Geschwistern nach. Das gab ein großes Gelächter und Gekreisch, aber auch einen großen Plumps, weil Otto und Wilhelm zu Boden fielen. In diesem Augenblick ging die Tür auf. Herr Pfäffling hatte ahnungslos seinen Besuch zu gemeinsamem Klavierspiel aufgefordert, und so traten sie miteinander ins Kinderzimmer. Nein, auch für einen Kinderfreund wäre dieser Knäuel sich balgender Knaben und ringender Mädchen kein schöner Anblick gewesen. Und nun erst für den Kinderfeind. Er prallte ordentlich zurück. Elschen schrie beim Anblick des gefürchteten Fremden laut auf und ergriff eiligst durch den anderen Ausgang die Flucht, alle Geschwister ihr nach. aber unter der Tür noch besann sich Karl, kehrte zurück, grüßte und sagte, »Entschuldige, Vater, wir wollten drüben nicht stören, deshalb sind wir alle hier gewesen.« Und dann stellte er rasch die Stühle an ihren Platz und rettete dadurch noch einigermaßen die Ehre der Pfäfflinge, die sich wohl noch nie so ungünstig gezeigt hatten wie eben diesem Fremden gegenüber. Eine kleine Weile danach reiste der Gast ab, von Herrn Pfäffling zur Bahn geleitet. Die Kinder nahmen wieder Besitz von dem großen Tisch im Wohnzimmer und bald saßen sie in der gewohnten Weise an ihren Aufgaben. Doch war ihnen allen bang, wie der Vater wohl die Sache aufgenommen habe und was er sagen würde bei seiner Rückkehr von der Bahn. Die Mutter war ja nicht dabei gewesen, sie konnte es nicht wissen. Nun kam der Vater heim. Eine merkwürdige Stille herrschte im Zimmer, als er über die Schwelle trat. Er blieb einen Augenblick stehen, betrachtete das friedliche Familienbild. Dann sagte er, »Da sitzen Sie nun wie Musterkinder, ganz brav bei der Mutter, sanft wie unschuldige Lämmlein, nicht wiederzuerkennen, die wilde Horde von drüben.« Bei diesem scherzenden Ton wurde ihnen allen leicht ums Herz. Sie lachten, sprangen dem Vater entgegen und Elschen fragte, »Ist der Herr weit weggereist, Vater, und bleibt er jetzt schön da, wo er hingehört?« »Jawohl, du kannst beruhigt sein, er kommt nicht mehr. Und wenn er käme oder wenn ein anderer kommt,« setzte Herr Pfäffling hinzu, indem er sich an seine Frau wandte, »dann geben wir uns gar keine Mühe mehr, unser Hauswesen in stiller Vornehmheit zu zeigen und in künstliches Licht zu stellen, denn so ein künstliches Licht verlöscht doch plötzlich und dann ist die Dunkelheit umso größer.« Ein paar Stunden später, als Elschen längst schlief, die Schwestern gute Nacht gesagt hatten und Frieda mit Wilhelm und Otto im sogenannten Bubenzimmer ihre Betten aufsuchten, saß Karl noch allein mit den Eltern am Tisch. Seit seinem 15. Geburtstag hatte er dies Vorrecht. Es wurde allmählich still im Haus. Auch Walburg hatte gute Nacht gewünscht. Manchmal lag kein anderes Wort zwischen ihrem »Guten Morgen« und »Gute Nacht«. Die drei, die nun noch am Tisch saßen, waren ganz schweigsam und bewegten doch ungefähr denselben Gedanken. Herr Pfäffling dachte, wenn nur Karl auch zu Bett ginge, dass ich mit meiner Frau von Marstadt reden könnte, die Kinder sollen ja noch nichts davon wissen. Er zog seine Taschenuhr, es war noch nicht spät. Dann ging er auf und ab, sah wieder nach der Uhr und wurde immer ruheloser. Herr Pfäffling dachte, meinem Mann ist es lästig, dass wir nicht allein sind, aber er möchte Karl doch nicht so früh zu Bett schicken. Nein, diese Unruhe. Und dagegen die Ruhe, mit der Karl in sein Buch schaut und nicht ahnt, dass er stört. Darin täuschte sich aber Frau Pfäffling, denn Karl dachte, der Vater schweigt und die Mutter schweigt. Wenn ich nur zur Tür hinausginge, würden sie reden. Über Herrn Kraushold von Marstadt, denn mit diesem hat es eine besondere Bewandtnis. Nun zieht der Vater zum dritten Mal in 5 Minuten seine Uhr. Er möchte mich forthaben und doch nicht fortschicken und die Mutter auch. Da ist's wohl angezeigt, dass ich freiwillig gehe. Er klappte das Buch zu, stand auf und sagte, »Gute Nacht, Vater, gute Nacht, Mutter, ich will jetzt auch gehen.« »Gute Nacht, Karl.« Sie waren überrascht, dass er so bald aufbrach. »Es ist Zufall«, sagte Herr Pfäffling. »Oder er hat gemerkt, dass er uns stört«, meinte die Mutter. »Woran sollte er das gemerkt haben? Wir haben nichts gesagt und er hat gelesen.« »Dir kann man so etwas schon anmerken«, erwiderte Frau Pfäffling lächelnd. »Das muss ich noch erfahren«, sagte Herr Pfäffling und rief seinen Jungen noch einmal zurück. »Sage offen, warum du so bald zu Bett gehst.« Einen Augenblick zögerte Karl. Dann erwiderte er schelmisch, »Weil du dreimal auf deine Uhr gesehen hast, Vater.« »Also doch. So geh du immerhin zu Bett, Karl. Es ist nett von dir, dass du Takt hast. Übrigens, wenn du Takt hast, dann kannst du ebenso gut hierbleiben. Dann wirst du auch nicht taktlos ausplaudern, was wir besprechen.« »Das meine ich auch«, sagte Frau Pfäffling. »Er wird nun bald 16 Jahre. Komm, Großer, setz dich noch einmal zu uns.« Dem Sohn wurde ganz eigen zumute. Mit einem Mal fühlte er sich wie ein Freund zu Vater und Mutter herbeigezogen und in dieser Abendstunde erfuhr er, was seine Eltern gegenwärtig freudig bewegte. Als er sich aber eine Stunde später leise neben seine Brüder zu Bett legte, Da besann er sich, ob irgend etwas auf der Welt ihn bewegen könnte, das Vertrauen der Eltern zu täuschen, und er fühlte, dass keine Lockung noch Drohung stark genug wäre, ihm das anvertraute Geheimnis zu entreißen. In aller Stille reiste am folgenden Sonntag unser Musiklehrer nach Marstadt, um sich dort den Herren vorzustellen, die über die Ernennung des Direktors für die neu zu gründende Musikschule zu entscheiden hatten. Es kam noch ein anderer, jüngerer Mann aus Marstadt für die Stelle in Betracht, und nun musste sich's zeigen, ob Herr Pfäffling wirklich, wie sein Freund Kraushold meinte, die besseren Aussichten habe. Unterwegs nach der ihm unbekannten Stadt wurde Herr Pfäffling immer kleinmütiger. Warum sollten Sie denn ihn, den Fremdling, wählen statt des Einheimischen? Sie konnten ja gar nicht wissen, wie eifrig er sich seinem neuen Beruf widmen wollte und wie ihm dabei all seine bisherigen Erfahrungen an der Musikschule helfen würden. In Marstadt angekommen, machte er Besuche bei den Herren, die sein Freund Kraushold ihm nannte. War er bei dem ersten noch verzagt, so wuchs seine Zuversicht bei jedem weiteren Besuch, denn wie aus einem Munde lautete das Urteil über seinen Mitbewerber: zu jung, viel zu jung zum Direktor. Und einmal, als er in Begleitung seines Freundes über die Straße ging, sah er selbst den Jüngling, der sein Mitbewerber war, und von da an war er beruhigt. Das war noch kein Mann für eine solche Stelle, der sollte nur noch 10 Jahre warten. In froher Zuversicht konnte unser Musiklehrer die Heimreise antreten. Am Bahnhof von Marstadt bot ein Mädchen Blumen an. In seiner hoffnungsfreudigen Stimmung gestattete er sich bei ihm eine ganz unerhörte Üppigkeit. Er kaufte eine Rose. Sein Freund Kraushold sah ihn groß an. »Zu was brauchst du so etwas?« »Für die zukünftige Frau Direktor«, antwortete Herr Pfäffling fröhlich. Und als sein Freund noch immer verwundert schien, setzte er ernst hinzu: »Weißt du, sie hat es schon manchmal recht schwer gehabt in unseren knappen Verhältnissen.« Sie verabschiedeten sich, und Kraushold versprach, am nächsten Donnerstag, gleich nach Schluss der Sitzung, ihm den Bescheid über die Besetzung der Stelle zu drahten. Als bei seiner Rückkehr Herr Pfäffling seiner Frau die Rose reichte, wusste sie alles, auch ohne Worte. Seine glückselige, siegesgewisse Stimmung, seine Freude, dass er ihr auch ein schöneres Los bieten konnte, das alles erkannte sie an der unerhört verschwenderischen Gabe einer Rose im November. Die Sache blieb nicht länger Geheimnis. Herr Pfäffling besprach sich mit seinem Direktor. In der Zeitung kam eine Mitteilung aus Marstadt über die geplante Musikschule und die 2 Bewerber um die Direktorstelle. Auch die Kinder hörten nun davon. Die Hausleute erfuhren es und Wallberg wurde es ins Ohr gerufen. Je näher der Donnerstag kam, umso mehr wuchs die Spannung auf den Entscheid. Am Vorabend lief noch ein Brief von Kraushold ein, der keinen Zweifel mehr darüber ließ, dass Pfäffling einstimmig gewählt werden würde. Gegen Mittag konnte die Nachricht einlaufen. Sie war noch nicht da, als Herr Pfäffling aus der Musikschule heimkam. So setzten sie sich alle zu Tisch wie gewöhnlich, aber die Kinder stritten sich darum, wer aufmachen dürfte, wenn der Bote klingeln würde. Die Mutter hatte das aufmerksame Ohr einer Hausfrau. Sie legte den Löffel aus der Hand und sagte: »Er kommt.« Einen Augenblick später klingelte es, und von den 3, die hinausgerannt waren, brachte Wilhelm die Drahtnachricht dem Vater, der rasch den Umschlag aufriss. Es war ein langes, ein bedenklich langes Schreiben. Es besagte, dass noch in der letzten Stunde der Beschluss, im nächsten Jahr schon eine Musikschule zu gründen, umgestoßen worden sei und dass man eines günstigen Bauplatzes wegen noch ein paar Jahre warten wolle. Herrn Pfäffling war es zumute, wie wenn man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen hätte, als er las, dass die ganze Musikschule, die er übernehmen sollte, wie ein Luftschloss zusammenbrach. Oh, diese traurige Tischgesellschaft! Wie bestürzt sahen die Eltern aus, wie starrten die Buben das unheilvolle Blatt Papier an, wie flossen den Mädchen die Tränen aus den Augen, wie schaute Elschen so ratlos von einem zum anderen, weil sie gar nichts von all dem verstand. Frieda, der neben der Mutter saß, wandte sich halblaut an sie. Es wäre viel freundlicher gewesen, wenn Sie das mit der Musikschule schon vorher ausgemacht hätten und das mit dem Vater dann erst nachher.« »O Frieda«, rief der Vater und fuhr so lebhaft vom Stuhl auf, dass alle erschraken. »Wenn die Marstädter nur so klug wären wie du. Aber die sind so, ich will gar nicht sagen wie, das kann man überhaupt nicht sagen, dafür gibt es keinen Ausdruck.« Frau Pfäffling nahm das Blatt noch einmal zur Hand. »Ein paar Jahre wollen Sie warten«, sagte sie. »Vielleicht nur 2 Jahre, dann wäre es ja nicht so sehr ferne gerückt.« »Es können auch 5 daraus werden und 10«, entgegnete Herr Pfäffling. »Inzwischen kommen die, die jetzt noch zu jung waren, ins richtige Alter und ich komme darüber hinaus. Nein, nein, da ist nichts mehr zu hoffen, Direktor bin ich gewesen.« Mit diesen Worten verließ er das Zimmer und man hörte ihn über den Gang in das Musikzimmer gehen. Die Kinder aßen, was auf ihren Tellern fast erkaltet war. »Ich wollte, Herr Kraushold wäre gar nie in unser Haus gekommen«, sagte Anne. Da stimmten alle ein und der ganze Zorn entlud sich über ihn, bis die Mutter wehrte. »Herr Kraushold hat es nur gut gemeint. Ihr Kinder habt überdies allen Grund, froh zu sein, dass wir hier bleiben. Ihr bekommt es nirgends mehr so gut wie hier draußen in der Frühlingsstraße. Für euch wäre es kein Gewinn gewesen.« »Aber für den Vater und für dich«, sagte Karl, und er dachte an den schönen Abend, an dem die Eltern ihm die frohe Zukunftsaussicht anvertraut hatten. »Ja«, sagte die Mutter, »aber der Vater und ich kommen darüber hinweg. In der ersten Viertelstunde ist man wohl betroffen, aber dann stemmt man sich gegen das Ungemach und sagt sich, dies gehört auch zu den Dingen, die uns zum Besten dienen müssen, wie alles, was Gott schickt, und dann besinnt man sich. Wie muss ich's anpacken, damit es mir zum Besten dient?« Die Mutter versank in Gedanken. »Seid ihr satt, Kinder?« fragte sie nach einer kleinen Weile. »Dann deckt den Tisch ab. Ich will ein wenig zum Vater hinübergehen. Nehmt auch die Rose mit hinaus, die Blätter fallen ab.« Im Eckzimmer wanderte Herr Pfäffling auf und ab und wartete auf seine Frau, denn er wusste ganz gewiss, dass sie zu ihm kommen würde. Sie hatten schon manches Schwere miteinander getragen und nun musste auch diese Enttäuschung gemeinsam durchgekämpft werden. Als Frau Pfäffling eintrat, hatte ihr Mann ein Blatt Papier in der Hand und reichte es ihr mit einem schmerzlichen Lächeln. »Da, sieh, gestern Abend war ich so zuversichtlich, da habe ich für dich ein kleines Lied erdacht. Das wollte ich dir heute Abend mit der Gitarre singen. Die Kinder hätten im Chor den Schlussreim mitsingen dürfen, auf den jeder Vers ausgeht. Darum rufen wir mit frohem Sinn, es lebe die Direktorin. Nun muss es heißen, schlag dir die Ehre aus dem Sinn, du wirst niemals Direktorin.« »Nein, nein, werte Frau Pfäffling, du musst es anders umändern. Es muss ausgedrückt sein, dass wir trotz allem einen frohen Sinn haben.« »Für den Gedanken finde ich jetzt noch keinen Reim«, sagte er trübsinnig. »Ich brauche auch keinen, mit dem Lied kannst du Feuer machen.« Sie sprachen nun noch lange von der großen Enttäuschung und dann kamen sie auf den beginnenden Winter zu sprechen, für den noch nicht so viel Stunden angesagt waren, als nötig erschien, um gut durchzukommen. So erschien ihnen die Zukunft grau wie der heutige Novemberhimmel. Inzwischen war wohl eine halbe Stunde vergangen. Da fragte vor der Tür eine Kinderstimme, »Dürfen wir herein?« »Was wollt ihr denn?« rief dagegen, wenig ermutigend, der Vater. Unter der Tür erschienen die 3 Schwestern, voran die Kleine mit strahlendem Ausdruck, dann Marie und Anne. Sie trugen 2 Tassen, Kaffee und Milchkanne und stellten das alles vorsichtig auf den Tisch. Die 2 Großen sahen zaghaft aus, wussten nicht recht, wie die Überraschung wohl aufgenommen würde. »Was fällt euch denn ein, Kinder?« fragte die Mutter. Marie antwortete, aber ihre Stimme zitterte und die Tränen wollten kommen. »Wir haben euch heute einen Kaffee gemacht, weil ihr fast nichts gegessen habt.« Und Anne flüsterte der Mutter zu, »von unserem Geld, du darfst nicht zanken.« Schnell gingen sie wieder hinaus und hörten unter der Tür, wie die Mutter freundlich sagte, »dann kann ich freilich nicht zanken.« So war also die Überraschung gut aufgenommen. Solch ein Kaffee nach Tisch war eine Liebhaberei von Herrn Pfäffling, die er sich nur an Festtagen gestattete. So kam es ihm auch wunderlich vor, sich gerade heute mit seiner Frau an den Kaffeetisch zu setzen. Er war sich keiner festtäglichen Stimmung bewusst. Aber man musste es schon den Kindern zuliebe tun. Sicher würde Marie, das Hausmütterchen, gleich nachher schauen, ob auch die Kannen geleert seien. Diesem festtäglichen Kaffee gegenüber wich die graue Novemberstimmung unwillkürlich und bei der zweiten Tasse sagte unser Musiklehrer zu seiner Frau, »Man müsste eben den Schlussreim so verändern. Direktor her, Direktor hin, wir haben dennoch frohen Sinn.« Der letzte Schluck Kaffee war noch nicht genommen, da klingelte es. Frau Pfäffling horchte und rief erschrocken, »Kann das Fräulein Vernagelding sein?« »Donnerstag?« »Freilich, das ist ihr Tag. Oh, die unglückselige Stunde, die hatte ich ganz vergessen. Muss die jetzt auch noch gerade heute sein? Wenn ich die jetzt ertrage, Cäcilie, dann bewundere ich mich selber. Du glaubst nicht, wie unmusikalisch das Fräulein ist.« Frau Pfäffling hatte das Kaffeegeschirr rasch auf das Brett gestellt und war damit verschwunden, bis Fräulein Vernagelding im Vorplatz am Kleiderhalter und Spiegel sich hergerichtet und ihre niedlichen Löckchen zurechtgesteckt hatte. Herr Pfäffling nahm sich gewaltig zusammen, als die unbegabteste aller Schülerinnen sich ans Klavier setzte und mit holdem Lächeln sagte, »Heute dürfen Sie es nicht so streng mit mir nehmen, Herr Pfäffling. Ich konnte nicht so viel üben. Denken Sie, ich war gestern auf meinem ersten Ball. Es war ganz reizend. Ich war in Rosa.« freut mich«, sagte Herr Pfäffling und trippelte bereits etwas erregt mit dem rechten Fuß. »Aber jetzt wollen wir gar nicht mehr an den Ball denken, sondern bloß an unsere Tonleiter. G-Dur. Und nicht wieder F nehmen statt Fis. Das klingt greulich für mich.« »Schon wieder F, wieder F. Aber Sie nehmen ja jedes Mal F. Sie denken wieder an den gestrigen Ball.« »Nein, Herr Pfäffling«, entgegnete sie und sah ihn strahlend an. »Ich denke ja an den morgigen Ball. Was sagen Sie dazu, dass ich morgen schon wieder tanze? Diesmal in Meergrün. Ist das nicht süß?« Herr Pfäffling wurde noch ungeduldiger. »Süß, ja süß«, wiederholte er. »Aber zwischen zwei Bällen Sie mit der G-Dur-Tonleiter zu plagen, das wäre grausam, auch gegen mich. Da gehen Sie lieber heim für heute.« »Ja, darf ich«, sagte sie aufstehend, und die hoffnungsvolle Schülerin empfahl sich mit dankbarem Lächeln und Knicks. Als Frau Pfäffling durch den Vorplatz ging, sah sie mit Staunen, dass Fräulein Vernagelding schon wieder am Spiegel stand. Sie hatte diesmal entschieden mehr Zeit am Spiegel als am Klavier verbracht. Herr Pfäffling erzählte, dass ihm die Geduld ausgegangen sei, er glaube aber nicht, dass es das Fräulein übel genommen habe. »Aber Frau Privatiere Nagelding wird umso mehr gekränkt sein«, sagte Frau Pfäffling besorgt. Unnötige Sorge. Als das tanzlustige Fräulein daheim von der abgekürzten Stunde berichtete, sagte die Mutter, »Dies ist ein einsichtsvoller Herr. Er gönnt doch auch der Jugend ihr unschuldiges Vergnügen. Wir müssen ihm gelegentlich ein Präsent machen, Agathe.« Ende von Kapitel 2.